Schwarz ist deine Seele. Schwarz ist dein Gesicht. Du wolltest sie besitzen, doch du kriegst sie nicht. Freue ich jetzt und leid. Schwarz ist dein Gesicht. Du wolltest sie besitzen, doch du kriegst sie nicht. Nicht, nein. Wollen wir es nicht leid. Schwarz ist dein Gesicht. Du wolltest sie besitzen, doch du kriegst sie nicht.